Mit großer Bestürzung und tiefer Trauer habe er vom Tod Egon Bahrs erfahren, sagte SPD-Chef Sigmar Gabriel. Er würdigte den 93-Jährigen als einen mutigen, aufrichtigen und großen Sozialdemokraten, Architekten der deutschen Wiedervereinigung, Friedenspolitiker und Europäer. Bahr war ein enger Weggefährte des früheren Bundeskanzlers Willy Brandt und gilt als Baumeister der deutschen Ostpolitik in den 60er und 70er Jahren. Wandel durch Annäherung lautete die Formel, die Bahr gemeinsam mit Brandt entwickelte und damit die Beziehungen zur Sowjetunion und der DDR auf eine neue Grundlage stellte. Es war klar, niemand würde uns helfen, diese Mauer wegzukriegen. Also mussten wir überlegen, was kann man tun? Man kann eigentlich nur zu dem Ergebnis kommen, man muss mit der anderen Seite verhandeln. Bahr wurde 1922 im thüringischen Treffurt geboren, machte in Berlin Abitur, bevor er 1942 in den Krieg beordert wurde. Eine einschneidende Erfahrung, die sein späteres politisches Wirken entscheidend motivierte. Nach der deutschen Kapitulation 1945 arbeitete Bahr zunächst als Zeitungsreporter, stieg 1953 dann zum Chefredakteur des Rundfunks im amerikanischen Sektor RIAS auf, wurde 1960 Sprecher von Willy Brandt, dem damaligen regierenden Bürgermeister von Berlin. Ein Jahr später dann der Mauerbau. Für Bahr wird schnell klar, nur wer die Mauer akzeptiert, wird sie irgendwann überwinden können. Wenn uns niemand half, dieses Ding wegzukriegen, mussten wir doch wenigstens in der aufgeheizten Stimmung der Menschen auf beiden Seiten der Stadt versuchen, die Mauer ein bisschen durchlässig zu machen. Menschliche Erleichterung. Bahr wird zum engsten Weggefährten und Berater. Willy Brandt folgt ihm später ins Auswärtige Amt und ins Kanzleramt, war maßgeblich an der Aushandlung der Ostverträge mit der Sowjetunion und den übrigen Staaten des Warschauer Paktes beteiligt. Eine enge und dauerhafte Freundschaft entwickelt sich, in der die Rollen klar verteilt waren. Brandt stand im Rampenlicht, Bahr zog im Hintergrund die Fäden. Also ich kann nur sagen, ich habe von allem Anfang an festgestellt, dass er ein Mensch ist, der selbst entscheiden wollte, wie weit er sich aufschloss. Man konnte ihm nur nahe kommen, wenn man ihm nicht zu nahe kommen wollte und ihn bestimmen ließ. Dann 1974 der Schock, der Rücktritt Brandts nach der Enttarnung des DDR-Spions Günter Guillaume. Für Bahr nur der Anlass des Führungswechsels, als eigentlichen Urheber macht er den damaligen SPD-Fraktionschef Herbert Wehner aus, der gegen Brandt intrigiert habe. Wehner und Honecker standen für die Fortsetzung der deutschen Teilung, solange es die beiden Männer gibt, während Brandt mit seinen Partnern in Moskau dafür gearbeitet hat, dass die deutsche Einheit zustande kommt und die europäische Teilung überwunden wird. Bahr sei ein großer Vordenker mit einzigartiger politischer Tatkraft gewesen, lobte SPD-Chef Sigmar Gabriel. Auch Bundespräsident Joachim Gauck würdigte Bahr als bedeutenden politischen Akteur der Nachkriegsgeschichte, der als einer der Architekten der neuen Ostpolitik das Verhältnis der Bundesrepublik zur DDR und der Sowjetunion gestaltet und geprägt habe. Mit Egon Bahr geht ein großer deutscher Politiker, erklärte Linken-Fraktionschef Gregor Gysi. Er leistete eine ungeheure Arbeit, um Verträge zu erzielen, die zur Entspannung führten. Der SPD, in die er 1958 eingetreten war, blieb er bis zuletzt eng verbunden als Unterstützer und loyaler Ratgeber.